Der Kaiser fühlt sich zutiefst müde und ist auch körperlich gebrochen. Wohl gewinnt er noch den wilden Albrecht Alcibiades, muss ihn aber schließlich fallen lassen, da dieser ein förmlicher Plünderer geworden ist. Ferdinand aber, des Kaisers Bruder, hat indessen einen neuen Türkensturm erleben müssen. Die Türken haben Temeswar erobert und sind auf die Festung Erlau losgegangen, von wo sie erst Moritz mit einem Reichsheer wieder verscheuchte. In Deutschland bildet sich ein Bündnis zwischen Moritz von Sachsen und Ferdinand, den fränkischen Herren und dem Herzog von Braunschweig gegen die Einfälle des plündernden Brandenburg-Kulmbachers. Bei Sievershausen, von Moritz zur Schlacht gestellt, erliegt der trotzige Albrecht, der Sieger aber und drei braunschweigische Herzöge fallen am 9. Juli 1553. Der geflüchtete Hohenzoller ist 4 Jahre später gestorben. Der Kaiser, der sich nach den Niederlanden begeben hat, unternimmt in deutschen Dingen nichts mehr. Sein letzter politischer Erfolg ist die Verehelichung seines Sohnes Philipp mit Königin Maria von England 1554. Er überträgt seinem Bruder Ferdinand für den bevorstehenden Reichstag zu Augsburg die Vollmacht, so zu handeln, als ob der Kaiser sich in Spanien befinde oder tot sei. Den Staatsrat für Deutschland löst Karl V. auf. Am 25. Oktober 1555 verzichtet er zu Gent in einer ergreifenden Kundgebung, gestützt auf den jungen Wilhelm von Oranien, vor den niederländischen Ständen auf seine Herrschaft in diesem Lande, wo er sich am glücklichsten gefühlt, zugunsten seines Sohnes Philipp, dem er am 15. Jänner 1556 auch Spanien und die Länder jenseits des Ozeans überträgt. Eine Gesandtschaft unter Wilhelm von Oranien überbringt auch den Verzicht auf die deutsche Kaiserkrone. Der Augsburger Religionsfrieden gehört schon in die Wirksamkeit des Bruders. So tritt ein Kämpfer vom Schauplatz ab, dem auch der Gegner hohe Anerkennung nicht versagen darf. Hineingestellt in einen Wirkungsbereich, der die ganze damalige Welt umfasst, gestützt auf eine gewaltige, allerdings uneinheitliche und stark zersplitterte Macht, sah er sich Gegnern gegenüber, die einzeln genommen ihm unterlegen, durch die Geschlossenheit ihrer Kraft aber zeitlebens gefährlich waren, die aufstrebende französische Monarchie und das türkische Reich. Als unerfahrener, land- und volksfremder Herrscher wird er in die gärende Welt des damaligen Deutschland hineingestellt. Sein Schicksal will es, dass er die neue Lehre, das gewaltigste Erlebnis für den größten Teil des deutschen Volkes, nicht versteht und eine Kirche verteidigt, deren Häupter ihm gegenüber nur rein weltliche Politik betreiben, an Idealismus für die Erhaltung des alten Glaubens mit ihm nicht zu vergleichen waren. Für die Aufgaben, die er zu lösen auf sich genommen, reichen auch die gewaltigen Hilfsmittel seines Reiches, in dem die Sonne nicht unterging, nicht aus. In seiner bedächtigen, zu sehr vorausdenkenden Art versäumt er es, den Siegespreis von Mühlberg zugunsten einer Reichsreform zu pflücken. Seine Gegner hatten immer wieder die Möglichkeit, ihn in einem Mehrfrontenkrieg zu verwickeln. Zudem fehlt ihm die kernhafte Verwurzelung. Er war in seiner übernationalen Art ein volklos einsamer, allein mit sich, seiner Familie von Königen und Königinnen und letztlich seinem Gotte. Darum konnte dieser Kaiser nirgends heimisch sein, am ehesten noch in den Niederlanden, in Gent, der Stadt der Jugendtage, nie aber in Deutschland. Infolge seiner welschen Umgebung, der Chievres, Gattinara, Alba und Granvella, wurde er trotz ehrlicher Absichten und ritterlichen Wesens im Reiche niemals volkstümlich. Der Kaiser wendet sich vom Schauplatz seiner Taten nach dem einsamen Kloster St. Juste auf der Höhe des waldreichen Estremadura. In einem Anbau zum Kloster lebt er mit nahezu 100 Dienern, rückblickend auf das Vergangene, eifrig mit Rat dem Sohne und seinen Staatsmännern helfend, schließlich aber sich jeden Besuch verbittend. Dem einsamen Manne, der in der freien Natur, wenn es sein schweres Gicht- und Nierenleiden erlaubt, weite Wanderungen unternimmt, scheint das Werk seines Lebens misslungen. Nie war ihm der ersehnte entscheidende Türkenkrieg geglückt, die Glaubenseinheit ist dahin und als Ehrensache drückt den Müden der Verlust von Metz. Am 21. September 1558 ist der Kaiser gestorben. In Deutschland gehen die Dinge den Weg der Verständigung. Am 25. September 1555 kommt nach mühevollen Beratungen der als dauernd gedachte Augsburger Religionsfrieden zustande. Die Reichsstände dürfen ihr Bekenntnis frei wählen. Die Untertanen der beiden Bekenntnisse dürfen nicht zum Glaubenswechsel gezwungen werden, sondern erhalten das Recht, nach Verkauf ihrer unbeweglichen Habe auszuwandern, wenn ihr Landesherr sich dem anderen Bekenntnis anschließt. Auf die kaiserlichen Erblande allerdings findet die Bestimmung keine Anwendung. Die Kirchengüter, die 1552 in der Hand der Evangelischen gewesen sind, verbleiben diesen. Bischöfe, Äbte und andere Kleriker müssen beim Übertritt auf ihre Stellen verzichten. Dieser geistliche Vorbehalt wird in den Reichstagsabschied mit dem Bemerken gerückt, es sei unmöglich gewesen, beide Teile darüber zu vereinigen. Andererseits erhalten die evangelischen Ritterschaften und Städte in den Stiften freie Religionsübung durch eine königliche Deklaration zugebilligt, was wieder von den Katholiken verworfen wird. Die katholischen Stifte in den Reichsstädten bleiben erhalten. Das Reichskammergericht wird von da ab paritätisch zusammengesetzt. So ist für die nächste Zeit eine gewisse Ruhe gesichert. Schon vorher kam durch den Maubenburger Vertrag vom 24. Februar 1554 zwischen den unselig verfeindeten Häusern der Albertiner und Ernestiner die Versöhnung zustande, indem der Nachfolger des gefallenen Moritz, sein Bruder August, an Johann Friedrich die Ämter Altenburg und Neustadt überlässt.